Corpus Delicti, ein Prozess von Juli C. Gelesen von Helene Grass. Juli C.'s Roman spielt Mitte des 21. Jahrhunderts. Es herrscht ein Gesellschaftssystem, in dem alles kontrolliert wird. Als höchstes Gut gilt die Gesundheit. Jeder muss seinen Körper fit halten und ein gewisses Sportpensum absolvieren. Sonst gibt es Ärger. Den hat die Biologin Mia Holl. Sie raucht nicht nur heimlich Zigaretten, sondern will auch noch beweisen, dass ihr wegen Vergewaltigung angeklagter Bruder unschuldig ist. Das ist zu viel für das System. Es kommt zum Prozess, den die Juristin und Schriftstellerin Juli C. in ihrem Science-Fiction-Roman mit Krimi-Anleihen packend in Szene setzt. Rings um zusammengewachsene Städte bedeckt Wald die Hügelketten. Sendetürme zielen auf weiche Wolken, deren Bäuche schon lange nicht mehr grau sind vom schlechten Atem einer Zivilisation, die einst glaubte, ihre Anwesenheit auf diesem Planeten vor allem durch den Ausstoß gewaltiger Schmutzmengen beweisen zu müssen. Hier und da schaut das große Auge eines Sees, bewimpert von Schilfbewuchs, in den Himmel. Stillgelegte Kies- und Kohlegruben, vor Jahrzehnten geflutet. Unweit der Seen beherbergen stillgelegte Fabriken Kulturzentren. Ein Stück stillgelegte Autobahn gehört gemeinsam mit den Glockentürmen einiger stillgelegter Kirchen zu einem malerischen, wenn auch selten besuchten Freilichtmuseum. Hier stinkt nichts mehr. Hier wird nicht mehr gegraben, gerußt, aufgerissen und verbrannt. Hier hat eine zur Ruhe gekommene Menschheit aufgehört, die Natur und damit sich selbst zu bekämpfen. Kleine Würfelhäuser mit weiß verputzten Fassaden sprenkeln die Hänge, ballen sich zusammen und wachsen schließlich zu terrassenförmig gestuften Wohnkomplexen an. Die Flachdächer bilden eine schier endlose Landschaft, dehnen sich bis zu den Horizonten und gleichen, das Himmelsblau spiegelnd, einem erstarrten Ozean. Solarzellen, eng beieinander und in Millionenzahl. Von allen Seiten durchziehen Magnetbahntrassen in schnurgeraden Schneisen den Wald. Dort, wo sie sich treffen, irgendwo inmitten des reflektierenden Dächermeers, also mitten in der Stadt, mitten am Tag und in der Mitte des 21. Jahrhunderts, dort beginnt unsere Geschichte. Unter dem besonders langgezogenen Flachdach des Amtsgerichts geht Justitia ihren Routinegeschäften nach. Die Luft im Raum 2009, in dem die Güteverhandlungen zu den Buchstaben F bis H stattfinden, ist auf exakt 19,5 Grad klimatisiert, weil der Mensch bei dieser Temperatur am besten denken kann. Sophie kommt niemals ohne ihre Strickjacke zur Arbeit, die sie bei Strafgerichtsverhandlungen sogar unter der Robe trägt. Rechts von ihr liegt ein Aktenstapel, den sie bereits erledigt hat. Linke Hand verbleibt ein kleinerer Haufen, den es noch zu bearbeiten gilt. Ihr blondes Haar hat die Richterin zu einem hochsitzenden Pferdeschwanz gebunden, mit dem sie immer noch aussieht wie jene eifrige Studentin in den Hörsälen der juristischen Fakultät, die sie einmal gewesen ist. Sie kaut auf dem Bleistift, während sie auf die Projektionswand schaut. Als sie den Augen des öffentlichen Interessenvertreters begegnet, nimmt sie den Stift aus dem Mund. Sie hat mit Bell zusammen studiert und er konnte schon vor 8 Jahren in der Mensa nervtötende Vorträge über Rachenrauminfektionen halten, die durch den oralen Kontakt mit verkeimten Fremdkörpern verursacht werden. Als ob es in irgendeinem öffentlichen Raum im Land Keime gäbe. Bell sitzt ihr in einiger Entfernung gegenüber und nimmt mit seinen Unterlagen einen Großteil der Tischplatte ein, während sich der Vertreter des privaten Interesses an die kurze Seite des gemeinsamen Pults zurückgezogen hat. Um die allgemeine Übereinstimmung zu unterstreichen, teilen sich das öffentliche und private Interesse einen Tisch, was für beide Unterhändler ziemlich unbequem, aber nichtsdestoweniger eine schöne Rechtstradition ist. Wenn Bell den rechten Zeigefinger hebt, wechselt die Projektion an der Wand. Momentan zeigt sie das Bild eines jungen Mannes. Bagatelldelikt, sagt Sophie. Oder gibt's Vorbelastungen? Vorstrafen? Keine, beeilt sich der Vertreter des privaten Interesses zu versichern. Rosentreter ist ein netter Junge. Wenn er in Verlegenheit gerät, fährt er sich mit einer Hand in die Frisur und versucht anschließend, die ausgerissenen Haare möglichst unauffällig zu Boden schweben zu lassen. Also einmaliges Überschreiten der Blutwerte im Bereich Koffein, sagt Sophie. Schriftliche Verwarnung und das war's. Einverstanden? Unbedingt. Rosentreter wendet den Kopf, um den Vertreter des öffentlichen Interesses zu taxieren. Dieser nickt. Sophie legt eine weitere Akte vom linken Stapel auf den rechten. So, Leute, sagt Bell. Der nächste Fall ist leider nicht ganz so einfach. Vor allem dich wird's nicht freuen, Sophie. Eine Kindersache? Bell hebt den Finger. An der Wand wechselt die Projektion. Es erscheint die Fotografie eines Mannes in mittlerem Alter. Ganzkörper, nackt. Von vorn und hinten, von außen und innen. Röntgenbilder, Ultraschall, Kernspintomographie des Gehirns. Das ist der Vater, sagt Bell. Bereits mehrfach vorbestraft wegen Missbrauchs toxischer Substanzen im Bereich Nikotin und Ethanol. Heute bei uns wegen Verstoßes gegen das Gesetz über Krankheitsfrüherkennung bei Säuglingen. Der Mann hat private Probleme, wirft Rosentreter ein. Er ist alleinerziehend und das verstehe ich. Aber trotzdem, das eigene Kind. Mit einer resignierten Handbewegung zeigt Rosentreter an, dass er im Grunde Sophies Meinung ist. Er hat die Geste gerade zu Ende gebracht, als sich die Tür des Sitzungsraums öffnet. Der Eintretende hat nicht angeklopft und scheint nicht bemüht, unnötigen Lärm zu vermeiden. Er bewegt sich mit der Selbstverständlichkeit eines Mannes, der überall Zutritt hat. Sein Anzug sitzt vorbildlich, mit jenem wohldosierten Schuss Unachtsamkeit, ohne den wahre Eleganz nicht auskommen kann. Die Haare sind dunkel, die Augen schwarz. Die Glieder lang, aber ohne Schlaksigkeit. Seine Bewegungsabläufe erinnern an die trügerische Gelassenheit einer Raubkatze, die, eben noch mit halbgeschlossenen Lidern in der Sonne dösend, im nächsten Augenblick zum Angriff übergehen kann. Nur wer Heinrich Kramer besser kennt, weiß, dass er unruhige Finger hat, deren Zittern er gern verbirgt, indem er die Hände in die Hosentaschen schiebt. Auf der Straße trägt er weiße Handschuhe, die er jetzt von den Fingern zieht. Santé, die Herrschaften. Er legt seine Aktentasche auf einen der Besuchertische und rückt sich den Stuhl zurecht. »Santé, Herr Kramer«, ruft Bell. »Wieder auf der Jagd nach spannenden Geschichten?« Das Auge der vierten Gewalt schläft nie. Bell lacht und hört wieder damit auf, als ihm klar wird, dass Kramer keinen Witz gemacht hat. Dieser beugt sich vor, runzelt die Stirn und mustert den Vertreter des privaten Interesses, als könne er ihn nicht genauer kennen. »Santé, Rosentreter«, sagt er, jede Silbe einzeln betonend. Der Angesprochene grüßt flüchtig und versteckt den Blick in seinen Unterlagen. Kramer zupft seine Bügelfalten zurecht, schlägt die Beine übereinander, legt einen Finger an die Wange und übt sich in der Pose eines unauffälligen Zuhörers, was bei einem Mann seines Formats ein aussichtsloses Unterfangen ist. »Zurück zum Fall«, sagt Sophie in demonstrativer Geschäftsmäßigkeit. »Was schlägt der Vertreter des öffentlichen Interesses vor?« 3 Jahre, sagt Bell. »Das ist ein bisschen hochgegriffen«, sagt Rosentreter. »Finde ich nicht. Wir müssen dem Kerl klar machen, dass er das Leben seiner Tochter gefährdet hat.« »Kompromiss«, sagt Sophie schnell. 2 Jahre offenen Maßregelvollzug, den er zu Hause ableisten kann. Einsetzung eines medizinischen Vormunds für das kleine Mädchen, medizinische und hygienische Fortbildung für den Vater. So wird sichergestellt, dass dem Kind nichts passiert und die Familie bekommt noch eine Chance. Was meint ihr?« »Genau das wollte ich auch beantragen«, sagt Rosentreter. »Wunderbar«, lächelt Sophie. »Und zu Bell, Ihre Begründung?« »Eine Vernachlässigung der medizinischen und hygienischen Vorsorge gefährdet das Wohl des Kindes. Das Elternrecht beinhaltet nicht die Erlaubnis, dem Kind Schaden zuzufügen. Vor dem Gesetz steht das bewusste Zulassen einer Gefährdung dem absichtlichen Zufügen von Leid gleich. Das Strafmaß orientiert sich deshalb an der schweren Körperverletzung.« Sophie macht eine Notiz. »Bewilligt«, sagt sie und legt die Akte zur Seite. »Hoffen wir mal, dass die Sache damit im besten Sinn erledigt ist.« Kramer kreuzt die Beine andersherum und sitzt wieder still. »Also weiter«, Bell hebt den Zeigefinger. »Mia Holl.« Die Frau auf der Präsentationswand könnte ebenso gut 40 wie 20 Jahre alt sein. Das Geburtsdatum beweist, dass die Wahrheit, wie so oft, in der Mitte liegt. Ihr Gesicht strahlt jene besondere Anmutung von Sauberkeit aus, die wir auch an den Anwesenden beobachten können und die allen Mienen etwas Unberührtes, Altersloses, fast Kindliches gibt.

um unser System zu legitimieren. Wir gehorchen allein der Vernunft, indem wir uns auf eine Tatsache berufen, die sich unmittelbar aus der Existenz von biologischem Leben ergibt. Denn ein Merkmal ist jedem lebenden Wesen zu eigen. Es zeichnet jedes Tier und jede Pflanze und erst recht den Menschen aus. Deshalb erheben wir es zur Grundlage der großen Übereinkunft, auf die sich unsere Gesellschaft stützt. Es ist der unbedingte, individuelle und kollektive Überlebenswille. Wir haben eine Methode entwickelt, die darauf abzielt, jedem Einzelnen ein möglichst langes, störungsfreies, das heißt gesundes und glückliches Leben zu garantieren, frei von Schmerz und Leid. Zu diesem Zweck haben wir unseren Staat hochkomplex organisiert, komplexer als jeden anderen vor ihm. Unsere Gesetze funktionieren in filigraner Feinabstimmung, vergleichbar dem Nervensystem eines Organismus. Unser System ist perfekt, auf wundersame Weise lebensfähig und stark wie ein Körper, allerdings ebenso anfällig. Ein simpler Verstoß gegen eine der Grundregeln kann diesen Organismus schwer verletzen oder sogar töten. Zitrone? Mia nimmt gern einen Spritzer Zitrone und das heiße Wasser, das Kramer ihr reicht, tut gut. Er lässt sich ihr gegenüber im Sessel nieder und pustet in seine Tasse. Wissen Sie, was ich damit sagen will? Dass es keine rationale Möglichkeit gibt, die Glaubwürdigkeit eines DNA-Tests in Frage zu stellen, erwidert Mia leise. Kramer nickt. Der DNA-Test ist unfehlbar. Unfehlbarkeit ist ein Grundpfeiler der Methode. Was, fragt Mia sich ihm zuwendend, bedeutet Unfehlbarkeit im Angesicht des Menschlichen? Ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Wie sollen denn Regeln, Maßnahmen, Verfahren unfehlbar sein, wenn das alles doch immer nur von Menschen ersonnen wurde? Von Menschen, die alle paar Jahrzehnte ihre Überzeugungen, ihre wissenschaftlichen Ansichten, ihre gesamte Wahrheit austauschen? Haben Sie sich nie gefragt, ob mein Bruder nicht trotz allem unschuldig sein könnte? Wohin sollte diese Frage führen? Kramer stellt seine Tasse ab und beugt sich vor. Zu Einzelfallentscheidungen? Zu einer Willkürherrschaft des Herzens, wie sie ein König ausüben würde, der nach Belieben gnädig und streng sein kann? Wessen Herz sollte entscheiden? Meines? Ihres? Welches Recht stünde dahinter? Die Macht einer übernatürlichen Gerechtigkeit? Glauben Sie an Gott, Frau Holl? Ich glaube nicht an ihn und er nicht an mich. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Ich wünschte, wir hätten wenigstens das noch geschafft, sagt Mia. Wenn wir durch das Gewebe der Zeit hindurchschauen, als wäre es ein halbtransparentes Gewand auf dem Körper des Ewigen, sehen wir Mia und Moritz vor nicht mehr als 4 Wochen in einem kahlen Raum des Untersuchungsgefängnisses. Sie betrachten einander prüfend, als sähen sie sich zum ersten Mal. Was geschafft? Fragt Moritz. Dir eine Frau zu suchen. Sie werden durch eine Plexiglasscheibe getrennt, deren Mitte ein Stern aus kleinen Löchern ziert. Durch diese Löcher können sie sich hören und wenn sie die Gesichter der Scheibe nähern, so nah, dass gleich eine Ermahnung des Sicherheitswächters folgt, sogar riechen. »Das macht nichts«, sagt der inzwischen vergangene Moritz. »Ich habe mir eine erfunden.« »Eine was?« »Eine ideale Geliebte. Sie ist ein bisschen launisch, aber im Großen und Ganzen kommen wir gut miteinander aus. Ich bin nicht einsam.« Wenn Moritz sich bewegt, raschelt der weiße Papieranzug, der ihm seit 6 Monaten die Kleidung ersetzt. Er legt 2 Finger an die Scheibe. Mia berührt die Stelle von ihrer Seite. So viel lässt man ihnen durchgehen, seit Mia Koffeinpulver in kleinen Plastiksäckchen aus dem Labor mitbringt, um der Sicherheitswacht eine Freude zu machen. Mia und Moritz lächeln sich an. Sie haben gelernt zu lächeln, wenn sie eigentlich schreien, etwas zerschlagen oder einfach nur weinen wollen. »Weißt du was?«, sagt Moritz. »Ich leih sie dir aus. Nimm sie mit.« »Ich soll deine imaginäre Geliebte zu mir nehmen? Fände ich gut? Dann wäre es leichter zu glauben, dass wir uns bald wiedersehen. Die ideale Geliebte wird dich zu mir zurückführen.« Kann mir nicht vorstellen, dass sie es lange bei dir aushält. Okay, sagt sie. Ich nehme dein weibliches Hirngespinst mit, verdammt nochmal. Seine Stirn glättet sich mühelos. Der Geist dahinter ist gewöhnt, seinen Willen zu bekommen. Sie wird in deiner Wohnung auf dich warten, flüstert er. Du wirst dieses Geschenk noch schätzen lernen. Und jetzt? Jetzt bitte ich um die Gegenleistung. Zwischen Mias Fingern befindet sich eine durchsichtige Schnur, die sie durch eins der Löcher fädelt. Mit kleinen Bewegungen von Daumen und Zeigefinger zieht Moritz die Schnur zu sich herüber. Das dauert eine Weile. Der Mann von der Sicherheitswacht betrachtet seine Fingernägel und gähnt. Als die Schnur auf der anderen Seite ist, stehen Mia und Moritz auf. Das Leben, sagt Moritz leise, ist ein Angebot, das man auch ablehnen kann. Sie stellen sich vor, einander zu umarmen, einen winzigen Abstand wahrend, gerade so, dass Brustbeine und Bäuche sich nicht berühren. Tschüss, sagt Mia. Sophies Studentinnenzopf hüpft fröhlich auf und ab, während sie beim Überfliegen des medizinischen Gutachtens vor sich hinnickt. Sie ist gut gelaunt ohne besonderen Grund. Gute Laune ist eine Angewohnheit von Sophie, so wie nervöse Menschen an den Nägeln kauen. Sophie hat Jura studiert, weil sie das Recht liebt. Und daraus ist ein Beruf geworden, in dem sie etwas Sinnvolles tun kann. Die Menschen danken es ihr. Mit wenigen Ausnahmen. Mia Holl, das spürt sie genau, gehört nicht zu diesen Ausnahmen. Die hellen Augen und das intelligente Gesicht der Beschuldigten haben ihr gleich beim Eintreten gefallen. Schön, Sie zu sehen, Frau Holl. Weniger schön, dass ich Sie vorladen musste. Sie hätten freiwillig zum Klärungsgespräch kommen sollen. Jetzt ist es eine Anhörung und ich muss Sie über Ihre Rechte belehren. Nach § 50 Gesundheitsprozessordnung haben Sie das Recht zu schweigen. Wie kommt es, dass Sie sich seit Wochen sämtlichen obligatorischen Kontrollen entziehen? Es tut mir leid, sagt Mia. In gewisser Weise. In gewisser Weise? Sophie lehnt sich zurück und zupft ihren Pferdeschwanz zurecht. Frau Holl, Sie werden sich nicht an mich erinnern, aber ich kenne Sie. Ich war Berichterstatterin im Prozess wegen Moritz Holl. Die Details der Angelegenheit sind mir vertraut. Ich weiß, was Sie durchmachen. Eine Weile sieht Mia der Richterin starr in die Augen, dann senkt sie den Blick. Was passiert ist, lässt sich nicht ungeschehen machen, sagt Sophie. Aber die Gesundheitsordnung bietet eine Reihe von Möglichkeiten, Ihnen zu helfen. Ich kann Ihnen einen medizinischen Betreuer bestellen. Auch ein Kuraufenthalt wäre denkbar. Wir können einen schönen Ort aussuchen, in den Bergen oder am Meer. Man wird Sie dabei unterstützen, mit Ihrer Lage fertig zu werden. Anschließend werden Sie bei der Wiedereingliederung in Beruf und Alltag... Nein, danke, sagt Mia. Was soll das heißen? Nein, danke. Mia schweigt. Die Richterin hat sich geirrt, als sie glaubte, dass die Beschuldigte sich nicht an sie erinnern könne. Mias Gedächtnis zeigt Sophie als eine von vielen schwarz gekleideten Puppen in den Kulissen einer Geisterbahn. Ganz hinten im Windschatten des Schwurgerichts sitzend, halb verborgen vom vorsitzenden Richter, den Beisitzern und Protokollanten. Hübsch, jung, blond bezopft und gerade deshalb eine perfekte Horrorvision. Wie sie mit großen Augen und betroffener Miene auf den Angeklagten herabsieht, der seine ehemalige Körpergröße eingebüßt hat und eingefallen vor den schwarzen Puppen kauert. »Frau Holl«, sagt Sophie und rümpft ihre niedliche Nase, »Sie sind organisch völlig gesund. Aber Ihre Seele leidet. Sind wir uns insoweit einig?« »Ja.« »Warum wollen Sie sich dann nicht helfen lassen?« Ich hielt meinen Schmerz für eine Privatangelegenheit. »Privatangelegenheit?«, fragt Sophie erstaunt. »Ich will nur Ruhe. Es gibt Dinge, die brauchen Zeit. Um nichts anderes bitte ich Sie, um Ruhe und Zeit. Und ich bitte Sie, keinen Anruf beim Staatsanwalt zu erzwingen,« sagt Sophie scharf. »Setzen Sie sich!« Als Mia gehorcht, ist die Strenge sofort wieder aus den Zügen der Richterin verschwunden. Nur für einen Moment. Kurz wie ein Irrtum hat man ein böses Gesicht gesehen. »Sie stimmen mir zu, Frau Holl. Das sehe ich Ihnen an. Es liegt in ihrem Interesse, jede Form von Krankheit zu vermeiden. In dem Punkt decken sich ihre Interessen mit jenen der Methode. Und auf diese Übereinstimmung stützt sich unser gesamtes System. Es besteht eine enge Verbindung zwischen dem persönlichen und dem allgemeinen Wohl, die in solchen Fällen keinen Raum für Privatangelegenheiten lässt. Das weiß ich doch, sagt Mia leise. Dann geht es Ihnen nicht darum, die Grundsätze der Methode in Frage zu stellen. Ich bin Naturwissenschaftlerin, Euer Ehren. Niemand weiß besser als ich, dass jedes biologische Leben darauf abzielt, Wohlbefinden zu erreichen und Schmerz zu vermeiden. Nur ein System, das diesen Zielen dient, ist legitim. Mia wischt sich die Handflächen an der Hose ab. Ich bitte Sie aufrichtig, meine Verfassung nicht mit Querulantentum zu verwechseln. Ich bin nicht ganz bei mir, vielleicht rede ich wirr, aber ich bin keine Antimethodistin. Sophie zeigt wieder ihre versöhnliche Miene. So habe ich Sie auch nicht eingeschätzt. Ihren Antrag bitte? Ich will meine Ruhe. Sind Sie ganz sicher? Ja. Seufzend schlägt Sophie eine Akte auf und greift nach dem Bleistift. Ich kann darauf verzichten, Sie einer Hilfsmaßnahme zuzuführen. Das wäre mir die größte Hilfe. Nur unter einer Bedingung. Sophie schaut auf, den Stift im Anschlag. Sie lassen sich ab jetzt nichts mehr zu Schulden kommen. Ich werde es versuchen. Nein, Frau Holl, nicht nur versuchen. Das hier ist eine offizielle Verwarnung, letztverbindlich. Mia hebt erst eine Augenbraue, dann zwei Finger, wie zum Schwur. Ich komme klar, sagt sie. Wählen wir für ein paar Minuten die Vergangenheitsform. Anders als mir bereitet es uns keine Schmerzen, an ihren Bruder im Präteritum zu denken. Ich komme klar, sagte Moritz. Du riechst komisch, sagte Mia. Ich rieche gut, nach Mensch. Ich weiß nicht, ob das deiner zukünftigen Liebsten gefallen wird. Soll ich dir ein Geheimnis verraten? Allen vergangenen zukünftigen Liebsten hat es ziemlich gut gefallen. Er fasste sie am Arm. Komm, Moritz, der Weg ist hier zu Ende. Das war er schon immer, komm schon. Weil Mia sich wehrte und die Fersen in den Boden stemmte, nahm Moritz die zweite Hand zu Hilfe und schleifte seine Schwester ein Stück hinter sich her, bis sie von selbst zu laufen begann. Unter tief hängenden Zweigen schlugen sie sich geduckt in die Büsche. Der Trampelpfad gehörte ihnen allein. Am Ufer des Flusses öffnete sich eine kleine Lichtung, von Baumkronen beschattet. Moritz nannte den Ort »Unsere Kathedrale«. »Hier wird gebetet«, behauptete er gern. Darunter verstand er Reden, Schweigen und Angeln. Mia fand das Wuchern mit Begriffen überflüssig. Sie konnte sich einfach so mit ihm unterhalten, sie musste keine Religion daraus machen. Moritz zog die Angelschnur aus der Tasche und brach einen Ast aus dem Gebüsch. Schon hockte er im Gras und warf die Leine aus, während Mia noch damit beschäftigt war, ein Taschentuch zu entfalten, auf dem sie sich niederlassen wollte. Eine Weile schauten sie ins Wasser, das unaufhörlich vorbeizog, ohne am Fluss das Geringste ändern zu können. »Claudia?« fragte Mia. »So hieß sie.« »Und?« »Super. Sie beherrschte Deep Throat.« »Weißt du, was das ist? Ich will's nicht wissen.« Abwehrend wedelte Mia mit der Hand. »Wie viele gibt es eigentlich noch in deiner Immungruppe?« 3,4 Millionen. »Die zentrale Partnerschaftsvermittlung ist die größte Puffmutter der Welt. Korrupte Hüterin am Tor des Paradieses. Versprich mir, dass du's ernsthaft versuchen wirst.« »Aber auf alle Fälle«, sagte Moritz und grinste. »Ernst ist der Vorname des Vergnügens.« »Und wie geht's deinen 16-armigen Mikroben?« »Mikroben haben keine Arme.« Mia stieß ihn in die Seite. »Das Projekt kommt gut voran. Wenn ich erst...« »Vorsicht!« Mia erschrak, als er die Angel fallen ließ und sie an den Schultern packte. Am anderen Ufer raschelte es im Unterholz. »Da!« rief Moritz in gespielter Panik. »Ein riesiges Bakterium mit Fell und Hörnern!« »Idiot!« Mia lachte und trocknete sich die Stirn. »Das war ein Reh.« »Sag ich doch.« »Wahrscheinlich werde ich nie kapieren, was du vom Leben willst.« Er fummelte eine Zigarette aus der Brusttasche seines Hemds und schob sie zwischen die Zähne. Sofort schnellte Mias Hand vor und schnappte ihm die Zigarette weg. »Woher hast du die?« »Ach komm, woher wohl«, sagte Moritz. »Hast du Feuer?« In ihrer schwarzen Robe erinnert Sophie ein wenig an eine Nonne ohne Schleier. Notgedrungen hat sie sich daran gewöhnt. Wenn sie sich die Gesetzessammlung unter den Hintern schiebt, wirkt sie wenigstens nicht mehr wie eine Nonne, die zu klein ist für ihren Stuhl. Bell ist heute mager und nervös, als verstecke er einen Haufen loser Knochen unter seiner Robe. Und der Vertreter des privaten Interesses sitzt in Zivil als einziger Gast auf den Besucherstühlen und guckt aus dem Fenster, als ginge ihn das Ganze nichts an. Die Protokollführerin hat eine neue Frisur, mit der sie wie ihre eigene Großmutter aussieht. Sie greift nach Mias Oberarm und liest den Chip aus, der sich wie bei jedem unter der Haut befindet, bevor sie sich hinter den Computer setzt. Sophie benutzt ihr Rachenspray, stellt die Anwesenheit sämtlicher Prozessbeteiligter fest und eröffnet die Verhandlung mit den Worten: »Wollen Sie mich eigentlich verarschen?« »Nein, Euer Ehren«, sagt Mia mit unbewegtem Gesicht. »Vor 2 Tagen haben Sie mir etwas versprochen. Können Sie sich daran erinnern?« »Ja, Euer Ehren.« »Wissen Sie, warum Sie heute hier sind?« »Missbrauch toxischer Substanzen«, ruft Staatsanwalt Bell dazwischen. »Sie haben eine Zigarette geraucht, einfach so, auf Ihrer Wohnzimmercouch. Das ist strafbar nach § 124 Gesundheitsordnung.« Sophie stützt beide Hände auf das Richterpult, lehnt sich vor und fixiert Mia mit wütendem Blick. »Das ist keine Güteverhandlung mehr«, zischt sie. »Kein Klärungsgespräch, auch keine Anhörung. Das, Frau Holl, ist ein Strafprozess.« Jetzt sieht man Sophies böses Gesicht länger als für einen Moment. Es passt nicht zum blonden Pferdeschwanz. Mia schweigt. »Worüber haben wir vorgestern geredet?« Mia schweigt. »Halten Sie mich für dumm? Glauben Sie, Spielchen mit mir treiben zu können? Frau Holl, antworten Sie!« Mia versucht es. Sie schaut auf, füllt die Lunge mit Luft und öffnet den Mund. Schon allein der netten Sophie zuliebe würde sie gern die richtige Antwort geben. Aber sie kennt die richtige Antwort nicht. Und über diesen Umstand erschrickt sie so sehr, als falle ihr in dieser Sekunde zum ersten Mal auf, dass sich in ihrem Leben etwas Grundlegendes geändert hat. Denn in Mias Welt gab es Antworten auf alle Fragen, genauer gesagt, eine richtige Antwort auf jede Frage. Was es hingegen nicht gab, waren Situationen, in denen sich der Inhalt ihres Kopfes in warmes Wasser verwandelte. »Moritz«, sagt sie, und glaubt die eigene Stimme aus einer völlig anderen Ecke des Raums zu hören, »hat mir einmal erklärt, dass das Rauchen einer Zigarette wie eine Zeitreise sei. Es versetze ihn in Räume, in denen er sich frei fühle. Die Zigarette schmeckte nach ihm, nach seinem Lachen, seiner Lebenslust, seinem Freiheitsdrang. Und jetzt sitze ich hier vor Ihnen, fast wie er damals.« Mia lacht. Dass ich ihm dermaßen nahe kommen würde, habe ich natürlich nicht erwartet. »Frau Holl«, sagt Sophie merklich ruhiger, »ich setze die Verhandlung aus und bestelle Ihnen einen Pflichtverteidiger. So wie Sie auftreten, wäre es blanker Irrsinn, Sie fortfahren zu lassen. Wegen Missachtung meiner Verwarnung werden allerdings die zuvor begangenen Ordnungswidrigkeiten fällig. Ihr Antrag, Herr Staatsanwalt?« Aufgescheucht blättert Bell durch seine Handakte und wird offensichtlich auf die Schnelle nicht fündig. »Geldstrafe in Höhe von 50 Tagessätzen«, sagt er schließlich. 20, korrigiert Sophie. »Die Verhandlung ist geschlossen.« Nachdem die beiden schwarzen Puppen den Raum verlassen haben, bleibt Mia allein auf der Anklagebank zurück. Hinter ihr im Besucherraum erhebt sich der Vertreter des privaten Interesses, tritt vor und wartet darauf, dass Mia ihn ansieht. »Rosentreter«, sagt er, »ich bin Ihr neuer Anwalt.« »Erst einmal mein Beileid, Frau Holl. Ich bewundere Ihre Haltung. Die letzten Monate müssen die Hölle für Sie gewesen sein.« »Wenn meine Haltung so bewundernswert wäre, säßen wir jetzt nicht hier. Alles hat Vorteile«, Rosentreter lacht und verstummt wieder, als ihm klar wird, dass Mia diese Sichtweise aus guten Gründen nicht teilt. »Das hier«, beginnt er von Neuem und umfasst den Raum mit einer weiten Armbewegung, »dürfen Sie nicht so ernst nehmen. Das sind Abläufe, Prozedere, bürokratische Verfahren, die durch bestimmte Verhaltensweisen wie auf Knopfdruck in Gang gesetzt werden. Das hat mit Ihnen persönlich nicht viel zu tun.« Mia beobachtet ihn, wie er seine Aktentasche auspackt, um ihr die Anwaltsvollmacht zur Unterschrift vorzulegen. Als ihm dabei ein Bündel Stifte zu Boden fällt, huscht ein Lächeln über ihr Gesicht. »Sehen Sie«, sagt Rosentreter und richtet sich mit rotem Kopf wieder auf, »ein Gericht, an dem jemand wie ich arbeitet, kann so schlimm nicht sein. Übrigens kannte ich Ihren Bruder. Ich kannte Moritz nicht persönlich, nur in seiner virtuellen Existenz, verstehen Sie?« »Kein Wort.« »Ich bin nicht aus Ihrer Branche, reden Sie Klartext.« »Natürlich, genau. Ganz einfach. Ihr Bruder stand auf der schwarzen Liste.« »Was soll das heißen?« »Hier und hier«, Rosentreter tippt auf die Anwaltsvollmacht, die Mia endlich unterschreibt. »Der Methodenschutz ließ ihn beobachten.« »Das ist absurd. Sie müssen sich irren. Moritz ein Methodenfeind? Das ist...« Mia lacht. »Das ist, als wollten Sie ein Reh im Wald für einen Riesenbazillus mit Fell und Hörnern halten.« »Wie bitte?« »Vergessen Sie's. Vielleicht war Moritz ein Kindskopf. Mit Sicherheit ein Freigeist, aber er hätte sich niemals einer Gruppe angeschlossen, schon gar nicht irgendeiner schmuddeligen Widerstandsklicke.« »Schmuddelig, genau«, sagt Rosentreter beschwichtigend. »Warum reden wir überhaupt darüber? Wir sollten gar nicht darüber reden. Nur noch ein paar Worte, weil es zu meiner Pflicht gehört, sie vollständig aufzuklären. Unser Rechtssystem ist in manchen Punkten ein wenig überempfindlich. Bekommt ein Fall eine methodenschutzrechtliche Komponente, gerät er gewissermaßen in eine andere Spur. Man wird ihnen vorwerfen, sich gegen die Methode zu wenden.« Mia schüttelt den Kopf und richtet einen Zeigefinger auf Rosentreters Kinn. »Sie reden wie ein 16-Jähriger. Die Methode, das sind wir selbst. Sie, ich, alle. Die Methode ist die Vernunft, der gesunde Menschenverstand. Ich wende mich nicht gegen die Methode. Das habe ich der Richterin gesagt und jetzt sage ich es Ihnen. Zum letzten Mal, ich will meine Ruhe. Das ist alles. Ich komme wieder auf die Beine.« »Wann? Bis morgen früh?« »Vielleicht nicht ganz. Dann brauchen Sie mich. Haben Sie keine anderen Mandanten?« »Reichlich. Was wollen Sie dann von mir?« »Ihnen helfen. Ich gehöre zu den Leuten, die ihre Arbeit ernst nehmen. Was Ihnen zugestoßen ist, Mia Holl, reicht mühelos für die Begründung eines Härtefalls. Das kann Ihnen jeder Jurastudent im ersten Semester bestätigen. Eins wollen wir doch mal festhalten.« Er beugt sich vor und klopft in die Luft über Mias Schulter. »Sie tragen keine Schuld. Nicht einmal an der albernen Zigarette. Ich werde nicht zulassen, dass man weiter auf ihnen herumhackt.« Sie hatten sich oft gestritten. Aber an jenem Tag, den Mia im Rückblick als den Beginn des Verhängnisses identifiziert, war es ein ernsthafter Streit. Wie jede Woche gingen sie spazieren und wie jede Woche absolvierten sie ihr Ritual an der Grenze des Sperrgebiets. Moritz blieb am Ende des Weges vor dem Warnschild stehen, breitete die Arme aus und las den Text vor. Hier endet der nach § 17 Desinfektionsordnung kontrollierte Bereich. Verlassenes Hygienegebiet wird nach § 18 Desinfektionsordnung als Ordnungswidrigkeit zweiten Grades bestraft. Dann fügt er hinzu, das Nichtverlassen des Hygienegebiets wird jedoch als Idiotie ersten Grades mit äußerer Versteinerung und innerer Totalverblödung bestraft. Auf geht's, Mia Holl. Sie versuchte zu fliehen, er fing sie ein und hob die heftig Strampelnde in die Luft. Mit ihr in den Armen lief er in das, was er Freiheit nannte, nämlich in den unhygienischen Wald. Auch an jenem Tag hielt er seine selbst gebastelte Angel ins Wasser, kaute provozierend auf einem Grashalm und ließ sich das vermutlich hochinfektiöse Wasser um die nackten Füße spülen. Es war warm und Mia konnte nicht anders, als den Kopf in den Nacken zu legen. Dem Hautkrebsrisiko zum Trotz ließ sie sich die Sonne ins Gesicht scheinen. Das Licht schmückte die Kathedrale besonders schön. Mia hielt sich die Ohren zu, als Moritz begann, vom Blind Date mit Christine und ihren Fähigkeiten beim sogenannten Doggy-Style zu erzählen. Als er endlich still war, begann sie einen Kurzvortrag über Sinn und Zweck der zentralen Partnerschaftsvermittlung. Am Ende nannte sie ihren Bruder einen vergnügungssüchtigen Egoisten und behauptete, dass einer wie er gar nicht in der Lage sei, eine Frau zu lieben. Mag sein, dass ihr Tonfall das übliche Necken verfehlte. Manchmal spürte sie einen Stich der Eifersucht, wenn er von seinen Blind Dates erzählte. Dann klang sie vorwurfsvoller als beabsichtigt. Wenn auch nicht vorwurfsvoll genug, um Moritz' Reaktion zu rechtfertigen. Er wurde wütend. Obwohl der Wald friedlich zirpte und alles gut war. Mindestens so gut wie immer, wenn sie zu zweit allein sein konnten. »Du kotzt mich an«, sagte Moritz. »Ausgerechnet du zweifelst an meiner Liebesfähigkeit. Dabei bin ich ein Mensch und du nicht.« Er sprach noch eindringlicher als sonst. Seine Augen leuchteten und seine Stimme glich der eines vortragenden Lyrikers. »Im Gegensatz zum Tier kann ich mich über die Zwänge der Natur erheben. Ich kann Sex haben, ohne mich vermehren zu wollen. Ich kann Substanzen konsumieren, die mich für eine Weile von der sklavischen Ankettung an den Körper erlösen. Ich kann den Überlebenstrieb ignorieren und mich in Gefahr bringen, allein um den Reiz der Herausforderung willen. Dem wahren Menschen genügt das Dasein nicht, wenn es ein bloßes Hiersein meint. Der Mensch muss sein Dasein erfahren. Im Schmerz, im Rausch, im Scheitern, im Höhenflug, im Gefühl der vollständigen Machtfülle über die eigene Existenz. Und du, mein armer, verirrter Moritz Holl, bist nicht mehr als ein Heuchler. Deine berühmte Machtfülle endet genau dort, wo dir der Körper den Dienst versagt. Du lebst deine angebliche Freiheit auf einem festgemauerten Sicherheitsfundament und schwingst kämpferische Reden, während andere deine Rechnungen bezahlen. Das nennt man nicht Freiheit, sondern Feigheit. Sicherheitsfundament, lachte Moritz. Hast du das wirklich gesagt? Ich dachte, selbst dir sei diese Spießerparole zuwider. Weißt du, wann unsere Welt endlich sicher sein wird? Wenn alle Menschen in Reagenzgläsern liegen, eingebettet in Nährlösung und ohne Möglichkeit, einander zu berühren. Weißt du was? Moritz reckte das Kinn und schaffte es, im Sitzen auf seine Schwester herabzusehen. Nicht, weil du die Menschen liebst, wünschst du ihnen Sicherheit, sondern weil du sie verachtest. Kann sein, sagte Mia. Aber du redest von Freiheit und von Höherem, weil du dich selber hast. Weil du es nicht ertragen kannst, auf der Welt zu sein, ohne dir ein mythisches Mäntelchen umzuhängen. Um diesen Hass vor dir selbst zu verbergen, richtest du ihn gegen das System. Du hast dich so sehr, dass dir sogar der Gedanke Spaß macht, dich zu töten. »Das hat weder mit Spaß noch mit Hass zu tun«, rief Moritz aufgebracht. »Ja, ich kann mich umbringen. Nur wenn ich mich auch für den Tod entscheiden kann, besitzt die Entscheidung zugunsten des Lebens einen Wert.« »Was dir fehlt«, sagte er, »ist das Erlebnis deiner eigenen Sterblichkeit.« »Komm schon«, Mia verzog das Gesicht. »Du warst 5 Jahre alt. Hat dich eine so tragische, aber letztlich ziemlich gewöhnliche Geschichte zum höheren Wesen gekürt?« »Ich war 6«, sagte Moritz, »und trotzdem gezwungen, mich mit der Tatsache auseinanderzusetzen, dass der Mensch nur ein Leben hat. Und zwar ein kurzes.« »Gerettet haben dich interessanterweise jene Spießer, die du heute verspottest. Ohne die Methode hättest du keinen Spender gefunden. Wie wär's mit ein bisschen Dankbarkeit?« »Ich danke nicht den Spießern, sondern der Natur«, sagte Moritz störrisch. »Und zwar für eine Erfahrung, die verhindert hat, dass ich so verbohrt werde wie du. Ich habe Empfindungen, echte Empfindungen.« Forschend sah Mia ihn an. Schließlich berührte sie ihn an der Schulter. »Was ist los mit dir? Du bist so anders heute, irgendwie ernst? Für deine Verhältnisse geradezu ernst.« »Ich übe«, sagte Moritz schlicht. »Für ein neues Ich? Für Sibylle.« »Du sprichst in Rätseln. Ich gehorche deinem Rat.« Plötzlich wandte er mir das Gesicht zu und blickte sie auf eine Weise an, die den gesamten Streit in sich zusammenbrechen ließ. Übrig blieben klare Luft, der Geruch warmer Erde und der Fluss, auf dessen Oberfläche unzählige Lichtmünzen schaukelten. »Das ist meine Art, an der Verliebtheit zu arbeiten«, sagte Moritz. »Man könnte auch Plastikrosen kaufen, ein staatlich geprüftes Parfüm oder schokoladenfreie Pralinen. Nur, dass ihr das nicht gefallen würde. Ich bringe einen Strauß Parolen zum Rendezvous, den Duft der Freiheit und die Süße der Revolution.« »Du nimmst mich auf den Arm, ausnahmsweise nicht.« »Alles, was ich dir erzählt habe, werde ich heute Abend auch ihr erzählen. aber sie wird nicht knittrig gucken und staubig reden. Sibylle wird mich aus großen Seidenaugen anschauen und jedes Wort verstehen. In nur 3 Tagen haben wir Zeilen gewechselt, für die man uns volle 3 Jahre in den Knast sperren könnte. Hauptsache in eine gemeinsame Zelle. Das ist sie, Mia. Ich spüre es. Mia saß noch am Schreibtisch, als es klingelte. Überrascht sah sie auf die Uhr, kurz nach Mitternacht. Das war kein gewöhnliches Klingeln, eher das Geräusch eines Zusammenbruchs. Schrill, schrill, schrill, in regelmäßigen Intervallen, ohne Gnade, als wollte es nie wieder aufhören. Mia eilte zur Tür. Draußen stand Moritz und schaute seinem Zeigefinger dabei zu, wie er den Klingelknopf betätigte, immer wieder, bis Mia ihm die Hand wegzog. Endlich Stille. Wir haben ein paar Augenblicke Zeit, um zu begreifen, wer wirklich vor der Tür steht. Die Mordnacht. Vergangenheit. Was ist das denn für ein Auftritt? Willst du nicht reinkommen? Er beantwortete keine Fragen. Er tat nur einen einzigen Schritt in die Wohnung, blieb gleich wieder stehen und blickte sich um, als sähe er das alles zum ersten oder zum letzten Mal, wobei die zweite Möglichkeit zutrifft. Am Arm führte Mia ihn zur Couch. »Erzähl schon, wie war's? Wie war sie? Die... Wie heißt sie noch gleich?« »Sibylle.« »War sie nett? Sympathisch?« »Sie war tot.« Mia und Moritz schauten sich an. Und für einen Moment war es, als hätte die Sprache jede Bedeutung verloren, als besäßen die Worte, die Moritz soeben ausgesprochen hatte, für Mia nicht den geringsten Sinn. Ein paar Sekunden vergingen. Die Erde drehte sich ein Stück. Ein paar weitere Menschen starben an den verschiedensten Orten auf dem Planeten. Andere wurden geboren. Schließlich gab Mia ihrem Bruder einen Schubs, der ihn regelrecht zusammenklappen ließ. Was soll das heißen? Ist das nicht verrückt? Wäre sie noch am Leben gewesen, könnte ich jetzt wahrscheinlich einen ganzen Roman erzählen. So aber gibt es erstaunlich wenig zu sagen. Moritz, reiß dich zusammen, rede! Gut, sagte er kläglich, aber ohne zu weinen, okay? Das habe ich schon versucht, aber es ging nicht. Nicht einmal auf dem Polizeirevier. Du glaubst mir trotzdem? Natürlich, sagte Mia beruhigend. Mia bekämpfte ihr wachsendes Entsetzen durch 3-maliges Schlucken. Er hatte ihr so oft vorgeworfen, eine kaltherzige Rationalistin zu sein, dass sie ihm nicht ausgerechnet jetzt das Gegenteil beweisen wollte. Sie würde Haltung bewahren, ein Fels in der Brandung sein, der jede Erschütterung ertragen konnte, ganz gleich, wie heftig sie ausfallen mochte. Ihr wart verabredet. Unter der Südbrücke. Da habe ich sie alle getroffen. Wenn oben ein Zug vorbeifährt, ist es, als würde die Erde beben. Man kann sich im Schreck gleich aneinander festhalten. Ich war aufgeregt und bin extra einen Umweg gegangen, um nicht zu früh zu kommen. Erst dachte ich, sie ist gar nicht da oder schon wieder weg. Aber sie lag am Boden. Untenrum war sie nackt. Ich habe sie an den Schultern gerüttelt, aufgehoben und wieder hingelegt. Ganz warm und weich war sie. Es hat lang gedauert, bis mir einfiel, den Puls zu fühlen, an den Handgelenken, am Hals. Als hätte ich vergessen, dass Menschen einen Puls besitzen. Ein Albtraum, sagte Mia. Bis die Polizei kam, ist eine Menge Zeit vergangen. Ich saß neben ihr und habe mit ihr zusammen gewartet. Wir haben uns gut verstanden. Sie sah noch besser aus als auf dem Foto. Moritz rieb sich die Augen, die Wangen, die Kopfhaut, als wäre er unendlich müde, kaum noch in der Lage zu sprechen. Als er endlich damit fertig war, sah er Mia an. Ich saß neben einer Leiche und dachte, dass ich mich noch nie einem Menschen so nah gefühlt hatte. Wir schienen so viel miteinander zu teilen, mehr als Liebe. Wir teilen ihren Tod. Er streckte eine Hand aus, die Mia sofort ergriff. Hältst du mich für verrückt? Die Welt, sagte Mia. Nicht dich. Eine Weile lauschten sie der Leere, die sie umgab. Dann holte Mia tief Luft. Die Polizei. Was hat die von dir gewollt? Er versuchte zu antworten und hielt plötzlich inne. Während ihm ein breites Erstaunen die Stirn in Falten legte, seine Hand nahm er zu sich zurück. Warum fragst du das? Weil es wichtig ist. Was sollte die Polizei denn von mir gewollt haben, deiner Meinung nach? Komm schon, Moritz, darum geht's nicht. Mia Holl, hast du mir zugehört? Sag mir, was die Polizei von dir gewollt hat. Ich habe sie gefunden, Mia. Kapierst du das? Ich bin ein Zeuge. Deshalb wollte die Polizei meine Zeugenaussage. Klingt das logisch? Mia Holl, genug Logik für dich. Moritz, du bist meine Schwester. Du hast versprochen, mir zu glauben. Sie waren beide aufgesprungen. Mia lief ihm nach, als er plötzlich zur Tür ging. Sein Rücken war eine Skulptur aus Verzweiflung und Wut. Es tut mir leid, rief Mia. Ich mache mir Sorgen um dich. Du weißt nicht, wie das ist. Immer zu Sorgen. Lass uns reden. Du kannst hier übernachten. Aber Moritz war schon weg. Das ist doch dein Zuhause, Moritz, sagte Mia zur geschlossenen Tür. Ich bin doch dein Zuhause. Der gesunde Menschenverstand. Montag, 14. Juli. Bedrohung verlangt Wachsamkeit. Ein Kommentar von Heinrich Kramer. Optimismus ist eine Tugend. Gestern Abend aber ging bei den Behörden erneut eine terroristische Drohung ein, die deutlich macht, dass die gegenwärtigen Probleme mit Tugend allein nicht in den Griff zu bekommen sind. Die Gefährdung unseres Landes durch radikale Widerstandsgruppen erhöht sich von Tag zu Tag. Es ist an der Zeit, dass sich Politik und Öffentlichkeit den Tatsachen stellen. Es leben Menschen unter uns, die einen völlig unverdächtigen Lebenswandel führen und doch die Bereitschaft in sich tragen, auf gewalttätige Weise gegen die Methode und damit gegen jeden Einzelnen von uns zu kämpfen. Die konkreteren Inhalte der jüngsten Drohung unterliegen aus methodenschutzrechtlichen Gründen nach wie vor einer Informationssperre. Zuverlässige Quellen nehmen an, dass es sich um die Ankündigung eines Angriffs mit biologischen Waffen handelt. Wie jeder weiß, bilden unsere Luftreinigungsanlagen und die Trinkwasserversorgung nach wie vor Angriffsflächen für den Einsatz von Bakterien und Viren. Auch über die mutmaßlichen Urheber und Hintermänner der Drohung vom Wochenende kann noch nichts Genaues bekannt gegeben werden. Für die Experten liegt es jedoch nahe, einen Zusammenhang mit dem Tod des 27-jährigen Studenten Moritz Holl zu vermuten. Dieser war unlängst in den Blickpunkt des Methodenschutzes gerückt. Obwohl er zweifelsfrei des Mordes an einer jungen Frau überführt worden war, hatte er immer wieder seine Unschuld beteuert und dadurch einen enormen Pressewirbel verursacht, der gesunde Menschenverstand berichtete. Im Mai dieses Jahres hat sich Moritz Holl durch Selbstmord dem weiteren Zugriff der Behörden entzogen. Sein berüchtigter Satz »Ihr opfert mich auf dem Altar eurer Verblendung« ist in methodenkritischen Kreisen zur Parole geworden. Neuesten Erkenntnissen zufolge hat Moritz Holl in seiner Kindheit eine schwere Krankheit durchgemacht. Er fühlte sich immer unverstanden, sagt Mia Holl, seine Schwester. Von unseren Eltern, von seinen Freunden, von mir. Als Kind hat er mehr mit Tieren und Pflanzen geredet als mit uns. Diese und andere Indizien sprechen dafür, dass Moritz Holl als ein Gefährder einzustufen ist, dessen Tod der RAK als Anlass für weitere Aktionen dienen wird. Die Frage ist nicht, ob die schmutzige Bombe platzt, sondern nur wann, sagte der Sicherheitsminister heute Morgen auf einer Pressekonferenz. Die Behörden tun alles, um jeden einzelnen Bürger zu schützen. Aber sie sind auf unsere Unterstützung angewiesen. Zivile Wachsamkeit ist gefragt. Methodenschutz geht alle an und darf nicht zum hilflosen Selbstbetrug eines wohlmeinenden und friedliebenden Systems verkommen. Bürger, haltet die Augen offen. Es sind Möbel hinzugekommen. Möbel und Menschen. Mehr Tische, Stühle und schwere Pulte, mehr schwarze Puppen und erstmalig seit dem Beginn von Mias Prozess ein paar Zuschauer in Zivil. Ein Team von Journalisten packt seine Ausrüstung aus. Der Raum wirkt größer, was daran liegt, dass es der Hauptverhandlungssaal ist. Vorn erkennt Mia die Richterin Sophie mit ihrem blonden Pferdeschwanz und der Neigung, bei Nervosität auf den Bleistift herumzukauen. Dazu den Vertreter des öffentlichen Interesses, Staatsanwalt Bell, der sich wie immer an der Tischkante festhält und eine verächtliche Miene zur Schau trägt, weil er einen staatlich verbrieften Anspruch darauf besitzt, alles besser zu wissen als der Rest der Welt. In der ersten Reihe der Zuschauerbänke sitzt Kramer und schaut unentwegt zu Mia herüber, als hätte er sie vermisst. Gelegentlich winkt er ihr zu. Darüber hinaus kennt Mia natürlich Lutz Rosentreter, der zu spät kommt, neben ihr Platz nimmt und seine Unterlagen ordnet, von denen er große Mengen mitgebracht hat. Er vermeidet den Blickkontakt mit sämtlichen Anwesenden und macht einen zufriedenen Eindruck, als wäre er in Gedanken mit einer angenehmeren Sache beschäftigt. Richter Hutschneider als stellvertretender Vorsitzender, sagt Rosentreter leise zu Mia, während er weiter in seinen Dokumenten blättert. Richter Weber von der Landeskammer für Methodenschutz. Zwei Beisitzer, eine Beamtin der Geschäftsstelle und der Protokollant. Ein Arzt und die Sicherheitswacht, um auf dich aufzupassen. Ein ganzes Theater, dir zu Ehren. Du kannst stolz auf dich sein. In der Tat fühlt Mia eine Mischung aus Furcht und unsinniger Freude. Wie ein Kind am Vorabend der eigenen groß angelegten Geburtstagsparty. Nur ihr Festkleid hätte sie sich ein wenig komfortabler gewünscht. Sie trägt einen weißen Anzug aus Papier, der bei jeder Bewegung raschelt. Der Arzt nähert sich, um sie zum dritten Mal an diesem Tag mit Desinfektionsmittel einzusprühen. Auf Anweisung eines Beisitzers liest er den Chip in ihrem Oberarm ab. »Schluss mit Klein-Klein und den betulichen Versuchen, dir zu helfen«, sagt Rosentreter. »Bei Methodenschutz hat man Format.« »Wo warst du die ganze Zeit?«, fragt Mia. »Erst hängst du dich an mich dran, und wenn ich dich brauche, bist du verschwunden.« Fast hätten sie mir einen anderen Anwalt bestellt. Ich war forschen. Extrem interessanter Untersuchungsgegenstand. Wie schön, dass du dich weiterbildest. Rosentreter sieht Mia zum ersten Mal an und strahlt über das ganze Gesicht. Offensichtlich ist er in seiner gegenwärtigen Gemütsverfassung außerstande, ironische Untertöne zu deuten. Das Verfahren ist eröffnet, sagt Sophie und schickt einen Blick durch den Raum, der über Mia hinweggeht, als wären sie einander noch nie begegnet und hätten auch heute nichts Besonderes miteinander vor. Die Anwesenheit der Prozessbeteiligten wird festgestellt. Ich bitte die Staatsanwaltschaft um Verlesung der Anklageschrift. Umständlich erhebt sich Bell von seinem Platz. Der Angeklagten werden methodenfeindliche Umtriebe in Tateinheit mit der Führung einer methodenfeindlichen Vereinigung zur Last gelegt. Weiterhin wiederholter Missbrauch toxischer Substanzen in besonders schwerem Fall. Die Staatsanwaltschaft begründet das wie folgt. Erstens. Die Angeklagte führt öffentlich und privat methodenfeindliche Reden. Nach Angaben des Zeugen Kramer ist sie davon überzeugt, dass ihr Bruder zu einem Opfer des Systems geworden sei. Nach eigener Aussage lehnt es die Angeklagte deshalb ab, sich weiterhin der Rechtsmacht unseres Staates zu unterwerfen. Zweitens. Die Angeklagte wurde an einem Ort aufgegriffen, der dem Methodenschutz als Treffpunkt mutmaßlicher RAK-Sympathisanten bekannt ist. Dort rauchte sie nach Aussage der Sicherheitswacht eine Zigarette. Auf die Frage, was sie am Treffpunkt der Methodenfeinde zu schaffen habe, äußerte die Angeklagte, dass sie mit niemandem verabredet sei. Möglicherweise verbirgt sich hinter dem Decknamen Niemand ein Verbindungsmann der RAK. Absurde Spekulation, sagt Rosentreter, taugt bestenfalls zum Karlauer. Warten Sie, bis Sie dran sind, sagt Sophie. Nur für den Fall, dass Sie einen Ausschluss vom Verfahren vermeiden wollen. Ich beantrage, den Zeugen Kramer zur Verhandlung zuzulassen, sagt Bell. Weiterhin bittet die Staatsanwaltschaft darum, eine Gesinnungsprüfung durchführen zu dürfen. Geh, sagt Rosentreter zu mir, die dem bisher Gesagten mit verständnisloser Miene gelauscht hat, als sehe sie sich einen Film in fremder Sprache an. Erst nachdem Rosentreter sie in die Seite gestoßen hat, steht sie auf, umrundet in ihrem raschelnden Anzug die Anklagebank und setzt sich an den kleinen Tisch vor dem Richterpult. »Frau Holl, wir bitten Sie zunächst um einige persönliche Angaben«, sagt Bell. Ich bin Naturwissenschaftlerin, sagt Mia, keine Terroristin. Im Zuschauerraum wird gelacht. Unser System lehrt uns, die Vernunft zu gebrauchen, sagt Mia. An mir ist alles Vernunft. Schon in der Schule hat man uns beigebracht, jedes Problem von mindestens zwei Seiten zu betrachten. Die Vernunft zerlegt alles in zwei einander widersprechende Teile. Unter dem Strich der Rechnung steht Null. Jetzt bin ich wieder an Bord, ruft Bill. Frau Holl hält ein Plädoyer für die Gewissenlosigkeit. Die Vernunft macht mich zu einem Grenzfall, zu einem Wesen des Dazwischen, zu einer Instanz ohne jede Entscheidungsmöglichkeit. Ich bin absolut ungefährlich. Das Gegenteil scheint mir der Fall, sagt Hutschneider. Frau Holl, sagt Sophie, und tut etwas, was sie noch nie getan hat. Sie fasst sich an den Hinterkopf und löst ihren Pferdeschwanz auf. In einem unserer vergangenen Gespräche behandelten wir den Zusammenhang zwischen persönlichem und allgemeinem Wohl. Können Sie dem Gericht noch einmal Ihre private Sicht auf diese Frage schildern? Ein Staat, beginnt Mia gehorsam, muss dem natürlichen Streben der Menschen nach Leben und Glück dienen. Anders ist Herrschaft nicht legitimierbar. Es muss gelingen, das persönliche und das allgemeine Wohl zur Deckung zu bringen. Darauf richten sich die Bemühungen einer großen Anzahl von Personen, sagt Sophie. Ich glaube, behaupten zu können, mit einigem Erfolg. Schön, sagt Mia leise. Aber ich weiß nicht, ob das ausreicht, mit einigem Erfolg. Vielleicht verlangt diese Form der Legitimation etwas Menschenunmögliches. Unfehlbarkeit. Das war's, frohlockt Bell. Jetzt haben wir sie. Frau Holl will darauf hinaus, dass Fehler bei der Anwendung der Methode zu einem Widerstandsrecht, seine Stimme überschlägt sich, er gerät aus dem Takt. Die Staatsanwaltschaft bittet Antrag, sagt Rosentreter. Bislang hat er mit halbgeschlossenen Augen auf seinem Platz gesessen, ohne zu verraten, ob er Mias Befragung überhaupt folgt. Ich beantrage die Einführung von verfahrensrelevantem Material aus der Sache Moritz Holl in den vorliegenden Prozess. Als Mias und Sophies Blicke sich treffen, kehrt einen Moment Ruhe ein. Auf den Feldern vor der Stadt sinken vermoderte Zäune lautlos in sich zusammen. Bis zum Horizont drehen sich Windräder, ein langsames, behäbiges Drehen, das immer aussieht, als würden die Rotoren den Wind erzeugen und nicht von ihm bewegt werden. Dabei ist es der Wind, denkt Mia. Nur Wind, der dafür sorgt, dass hier das Licht brennt, während Menschen einander die Gesinnung prüfen. Die Welt, denkt sie, ist eine Spiegelung an der Außenseite meines Verstands. Als der Moment vorbei ist, hat sie schon vergessen, was Rosentreter soeben verlangt hat. Den Sinn seines Antrags hat sie ohnehin nicht begriffen. Stattgegeben, sagt Sophie und unterschreibt damit ihr berufliches Todesurteil. Endlich hat Rosentreter die richtige Schnittstelle an seinem Pult gefunden. Mias Gesicht verschwindet von der Projektionswand. Dafür erscheint Moritz. Hübsch, jungenhaft, mit einem verschmitzten Lächeln und mit Augen, aus denen, wie man so sagt, der Schalk blitzt. Mia, die darauf nicht vorbereitet ist, wendet sich ab und bedeckt das Gesicht mit den Händen. Rosentreter hebt den Zeigefinger, das Bild wechselt und der Verhandlungssaal wird von einer merkwürdigen Fotografie überstrahlt. Zu sehen ist eine kreisrunde Scheibe, unter der mehrere bohnenförmige Gebilde schwimmen. Die gekrümmten Leiber sind von körnigem Schwarz und von einer weißlichen Hülle umgeben. Blut, sagt Rosentreter, allerdings von besonderer Art. Wieder hebt er den Zeigefinger. Das nächste Bild zeigt eine große Anhäufung weißer Blasen mit wenigen roten dazwischen. Die weißen Blutkörperchen sind enorm vermehrt. Man erkennt deutlich die Leukozyten. Was soll das werden? Fragt Bell. Ein Seminar in klinischer Diagnostik? Wir müssen Sie bitten, zur Sache zu kommen, sagt Hutschneider, der abwechselnd die Richterin und den Strafverteidiger mit bösen Blicken bedenkt. Leukämiezellen breiten sich im Knochenmark aus, sagt Rosentreter. Sie können Leber, Milz und Lymphknoten infiltrieren und ihre Funktion beeinträchtigen. Im Alter von 5 Jahren traten bei Moritz Holl Symptome wie Blässe, Schwäche und Knochenschmerzen auf. Auch neigte er zu spontanen blauen Flecken. Sein ganzer Körper war damit übersät, sagt Mia. Er sah immer aus, als wäre er verprügelt worden. Einspruch, Euer Ehren, sagt Bell. Ich sehe nicht, wieso diese unerfreuliche Darbietung. Stammzellentransplantation, fährt Rosentreter unbeirrt fort. Neben der Anwendung von monoklonalen Antikörpern und der medikamentösen Behandlung ist das eine übliche Behandlungsmethode. Im Saal ist Unruhe aufgekommen, die Rosentreter geflissentlich zu überhören versucht. Dass die Vorsitzende Richterin begonnen hat, auf dem Bleistift zu kauen, treibt ihn zu einem höheren Redetempo. Der klassische Weg für die Stammzellentransplantation ist die Übertragung von rotem Knochenmark. In früheren Zeiten gestaltete sich die Suche nach kompatiblen Spendern ausgesprochen schwierig. Dank der Methode verfügen wir heute über Datenbanken, in denen die Gewebemerkmale sämtlicher Bürger verzeichnet sind. Seitdem sind anonyme Pflichtspenden möglich. Mit berechtigtem Stolz können wir sagen, bei uns stirbt niemand mehr an Leukämie. Das ist erfreulich, sagt Sophie. Da ich nicht einsehe, was Ihre Erläuterungen zur Sache beitragen, entziehe ich Ihnen trotzdem das Wort. Nur noch ein paar Sätze, ruft Rosentreter. Die eigentliche Transplantation ist unspektakulär. Das Transplantat wird über einen Katheter in den Empfänger übertragen. Das neue Knochenmark findet selbst seinen Weg in die Knochen und beginnt nach etwa 10 Tagen mit der Produktion von frischen Blutkörperchen. Jetzt reicht's aber, ruft Bell. Vielleicht sollten wir den Ordnungsdienst, sagt Hutschneider, oder gleich die Sicherheitswacht, meint Weber. Frau Vorsitzende, sagt Kramer aus dem Zuschauerraum, ich bitte dringend darum, diesen Vortrag auf der Stelle zu beenden. Im allgemeinen Durcheinander erklingt seine Stimme so voll und tragend, dass sie nicht aus einer menschlichen Kehle, sondern eher von der Saaldecke zu kommen scheint. Das Gemurmel im Publikum erstirbt. Kramers Erscheinung hingegen will nicht zur gebieterischen Kraft seiner Worte passen. Er sitzt kerzengerade, die Hände auf den Knien. Er ist bleich geworden und auch nachdem er fertig gesprochen hat, bewegen sich seine Lippen lautlos weiter, als wäre er damit beschäftigt, sich selbst zu erklären, was um ihn herum geschieht. Er wirkt wie ein Mann, der zum ersten Mal im Leben vom Lauf der Ereignisse überrumpelt wird. Dabei ist er der Einzige im Raum, der soeben begriffen hat, worauf Rosentreter hinaus will, was Rosentreter gefunden hat. Kramer und Mia sehen sich an. Das System ist menschlich, könnten seine stummen Lippen jetzt flüstern. Natürlich weist es Lücken auf. Herr Kramer, sagt Sophie. Sie sind kein Prozessbeteiligter. Sie haben kein Recht, hier zu sprechen. Würde jetzt die berühmte Stecknadel fallen, jeder könnte sie hören. Selbst Rosentreter steht zur Statue erstarrt vor der Projektionswand. Sein nächster Satz ist ihm im Hals stecken geblieben. Dafür entschuldige ich mich in aller Form, erwidert Kramer. Aber leider kann ich nicht anders. Als Kramer sich erhebt, kehrt das Leben in Rosentreter zurück. Nach der Transplantation besitzt der Leukämiekranke die Blutgruppe seines Spenders. Rosentreter prescht voran wie ein Flüchtender, der nur noch eine Möglichkeit sieht, vor der Flinte des Heckenschützen ins Ziel zu kommen, Geschwindigkeit. Er übernimmt auch das Immunsystem seines Spenders und er übernimmt, Rosentreter, ruft Kramer, die DNA. Der Anwalt hat einen Arm erhoben, als wolle er Kramer mit Hilfe geheimnisvoller Kräfte auf seinen Platz bannen. Das Bild an der Wand wird ausgetauscht. Zu sehen ist das Gesicht eines männlichen Unbekannten, etwa 50 Jahre alt, glatt rasiert und mit tief eingegrabenen Falten, die das Foto fast wie eine Skizze wirken lassen. Das, sagt Rosentreter, ist Walter Hannemann, der mutmaßliche Mörder von Sibylle Meiler und der Knochenmarkspender von Moritz Holl. Ich wusste es, Moritz, schreit Mia und hat die Augen zur Zimmerdecke erhoben. Das musst du mir glauben. Ich habe es die ganze Zeit gewusst. Wie finden Sie es eigentlich so? Was? Das Leben. Mia ist in der Küche damit beschäftigt, den Wasserkocher zu befüllen. Sie schneidet Zitronenscheiben und stellt 2 Tassen bereit. Kurz schaut sie ins Wohnzimmer, als wollte sie sich vergewissern, dass ihr Besuch noch anwesend ist. Oh, sagt Kramer. Sehr ordentlich, wirklich. Er sitzt neben der idealen Geliebten auf der Couch und sieht aus wie immer. Seine Wangen sind weder blass noch auffällig gerötet. Er hat nicht einmal die Hände in die Hosentaschen geschoben. Die Verlegenheit, in die er im Gerichtssaal geraten ist, wird ihm ein Leben lang peinlich sein. Als Mia ihn ansieht, lächelt er ihr zu. Ich habe eine wunderschöne Frau mit langen braunen Haaren und zwei niedliche Kinder, die sich an meine Hosenbeine hängen und Papa, Papa rufen, wenn ich heimkomme. Klingt gut. Ist es auch. Ein Jahrtausende altes Konzept. In persönlichen Belangen ist der Mensch auf ausgesprochen simple Abläufe programmiert. Liebe, Hass, Angst, Zufriedenheit, Vertrauen, Rache und Rache. Unser Dasein besteht aus wenigen Zutaten. Vor allem das Glück ist eine schlichte Angelegenheit. Es gibt zwei Sorten von Ereignissen. Gute, also dem Menschen förderliche, und schlechte, die ihn behindern. Alles dreht sich darum, dem Leben möglichst viele Bestandteile aus der ersten und möglichst wenige aus der zweiten Kategorie beizumischen. Klingt wahr. Ist es auch. Und Sie? Wo ist Ihr Mann? Wo sind Ihre Kinder? Ich stelle die Fragen. Mia kommt mit zwei Tassen herein und bemüht sich, ihren Gast mit vollendeter Höflichkeit zu bedienen. Falls Sie versuchen sollten, den Spieß umzudrehen, werde ich Ihnen meinen toten Bruder entgegenhalten. Ihr Gewissen ist heute ein schwanzwedelndes Hündchen, das mir die Hände leckt. Ich habe kein Gewissen, Frau Holl. Aber ein Gespür für politische Notwendigkeiten, das ist etwas sehr Ähnliches. Schön, Kramer lacht. Sie lernen, Ihre Waffen zu gebrauchen und Sie lernen, Schläge einzustecken. Nehmen Sie Papier und Stift. Ich gehe fest davon aus, dass der Ehrenmann in Ihnen mich absolut wörtlich zitieren wird. Kramer lacht auf und verstummt sogleich wieder. Er öffnet den Mund, will zu einer Erwiderung ansetzen und schweigt. Für ein paar Sekunden sieht es aus, als wollte er die Beherrschung verlieren. In dem Blick, den er Mia zuwirft, liegt die Bereitschaft zu körperlicher Gewalt. Dann löst sich die stumme Drohung in einer spöttischen Grimasse auf und Kramer senkt den Kopf. »Aus der zweiten Kategorie?« fragt Mia mitfühlend. »Aus der zweiten Kategorie«, bestätigt Kramer und kramt nach Papier und Stift. »Ich staune«, sagt die ideale Geliebte, »und ich muss mich korrigieren. Das hier hätte Moritz ganz vortrefflich gefallen.« Ich entziehe einer Gesellschaft das Vertrauen, die aus Menschen besteht und trotzdem auf der Angst vor dem Menschlichen gründet. Ich entziehe einer Zivilisation das Vertrauen, die den Geist an den Körper verraten hat. Ich entziehe einem Körper das Vertrauen, der nicht mein eigenes Fleisch und Blut, sondern eine kollektive Vision vom Normalkörper darstellen soll. Ich entziehe einer Normalität das Vertrauen, die sich selbst als Gesundheit definiert. Ich entziehe einer Gesundheit das Vertrauen, die sich selbst als Normalität definiert. Ich entziehe einem Herrschaftssystem das Vertrauen, das sich auf Zirkelschlüsse stützt. Ich entziehe einer Sicherheit das Vertrauen, die eine letztmögliche Antwort sein will, ohne zu verraten, wie die Frage lautet. Ich entziehe einem Recht das Vertrauen, das seine Erfolge einer vollständigen Kontrolle des Bürgers verdankt. Ich entziehe einem Volk das Vertrauen, das glaubt, totale Durchleuchtung schade nur dem, der etwas zu verbergen hat. Ich entziehe einer Methode das Vertrauen, die lieber der DNA eines Menschen als seinen Worten glaubt. Ich entziehe einem Staat das Vertrauen, der besser weiß, was gut ist für mich als ich selbst. Ich entziehe jenem Idioten das Vertrauen, der das Schild am Eingang unserer Welt abmontiert hat, auf dem stand: Vorsicht, Leben kann zum Tode führen. Ich entziehe mir das Vertrauen, weil mein Bruder sterben musste, bevor ich verstand, was es bedeutet, zu leben. Als Kramer Papier und Stift verstaut, ist er in euphorischer Stimmung. Er dankt mir für ihre Unterstützung bei der gemeinsamen Sache. Sie habe ihm eine rhetorische Massenvernichtungswaffe an die Hand gegeben, die er zu nutzen wisse. Als Mia fragt, von welcher gemeinsamen Sache die Rede sei, zeigt Kramer eine verwunderte Miene. Ob sie nicht wisse, dass das Schicksal sie und ihn zu einem gemeinsamen Auftrag verbunden habe? Welcher Gestalt dieser Auftrag sei, lasse sich noch nicht mit Bestimmtheit sagen, aber dass es sich um einen gemeinsamen handele, stehe völlig außer Frage. Vielleicht habe sie im Geschichtsunterricht gelernt, was eine Vertrauensfrage sei? In früheren Zeiten konnte eine Regierung, deren Macht zu bröckeln begann, das Parlament zwingen, sie entweder abzuwählen oder mit vereinter Kraft im Amt zu bestätigen. Wer seine Macht erhalten wolle, meint Kramer, müsse sich von Zeit zu Zeit auf die Grundlagen dieser Macht besinnen. Vielleicht sei der Augenblick gekommen, in dem sich die Methode an einer Art Vertrauensfrage zu messen habe. Vielleicht könnten Mia und ihr Pamphlet dabei behilflich sein und für den richtigen Ausgang sorgen. Übrigens gefalle ihm ihre Wohnung und er hoffe, dass sie sich darin wohlgefühlt habe. Während sie ihn zur Tür bringt, fragt sich Mia, warum er über ihre Wohnung in der Vergangenheitsform spricht und zu welcher Kategorie, der ersten oder zweiten, sie nun eigentlich etwas beigetragen hat und aus wessen Sicht das zu entscheiden wäre. Als sich die Tür hinter Kramer schließt, ist es ihr plötzlich egal. Jetzt liegt sie in den Armen der idealen Geliebten und trinkt aus Rosentreters vergessener Champagnerflasche. Auch die ideale Geliebte spricht plötzlich in der Vergangenheit. »Ich hatte für eine Weile an deinen Küsten angelegt«, sagt sie. »Darüber solltest du dich freuen.« »Ich war nicht mit dir, sondern mit deiner Erscheinung befreundet«, sagt Mia. »Das ist Zynismus. Das ist Sprachgenauigkeit.« »Du musst mir verzeihen, dass ich dich nicht so wie Moritz lieben konnte. Es ist mir immer schwer gefallen, an deine Existenz zu glauben.« Mia zieht die ideale Geliebte zu sich heran und küsst sie auf den Mund. »Wir wissen gar nicht«, flüstert sie, »wie oft am Tag die Welt der finalen Katastrophe entgeht. Wenn du Moritz siehst, sag ihm, dass ich ihn liebe. Oder nein, sag ihm, Baumhaus ist, wenn man die Leiter hochzieht, Bauchschmerzen kriegt vom Kirschenessen, Vogeldreck im Haar trägt und trotzdem nie wieder runterkommen will. Wirst du es ausrichten? Versprochen.« Sie erwacht vom Lärm, den die Methodenschützer beim Aufbrechen der Wohnungstür veranstalten. Der Methodenschutz verfügt über bestens ausgebildete Spezialisten, die in der Lage sind, praktisch jedes denkbare Schloss in Sekundenschnelle und völlig lautlos zu öffnen. Wenn diese Leute eine Tür mit Gewalt einrennen, dann deshalb, weil sie es wollen. Drei Männer stürmen die Wohnung, eine kleine Armee, die vom Schwung der eigenen Attacke vorangetrieben wird. Auf der Couch liegt Mia, hat gerade erst die Augen geöffnet und schaut den Angreifern verständnislos entgegen. Statt der idealen Geliebten hält sie ein Sofakissen im Arm. Den ersten Angreifer erwischt sie mit dem Fuß in der Magengrube. Dem zweiten fährt sie mit erhobenen Krallen ins Gesicht, wobei ihm der Nagel ihres Zeigefingers tief unter den rechten Lidrand dringt. Keiner der Männer begreift, dass Mia nicht sich selbst, sondern das Sofakissen verteidigt, und zwar mit der Rücksichtslosigkeit einer Löwin, die um ihr Neugeborenes kämpft. Dem dritten gelingt es, ihre Beine zu fangen. Mia fährt hoch und beißt ihn in den Hals, bis sie Blut schmeckt. Er schreit auf und versetzt ihr einen Schlag gegen die Stirn, der sie zurückfallen lässt, benommen, aber noch immer in der Lage, sich zu wehren. Niemand spricht ein Wort. Kein »Verzeihen Sie die Störung« und kein »Entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten«. Was sich hier abspielt, ist keine Verhaftung, sondern ein Krieg, in dem es nur darum geht, dem Angreifer möglichst viel Schaden zuzufügen, bevor er seine Beute davontragen kann. Obwohl der Methodenschützer aus seinen geschwollenen Augen schlecht sehen kann, passt er den richtigen Moment ab. Die Spritze fährt nieder und bleibt in Mias Oberarm stecken. Erst als Mias Körper erschlafft, gelingt es den Uniformierten, ihr das Sofakissen zu entreißen. Der Methodenschützer mit der blutigen Nase wirft die Spritze weg und versetzt dem Kissen einen Tritt, als die Uniformierten Mia aus der Wohnung tragen. »Wie eine Bombe«, sagt Rosentreter. »Hast du den Spiegel dabei?« Rosentreter kramt in seiner Aktentasche und fördert einen kleinen Handspiegel zutage. Ganz nah kommt Mia an die Plexiglasscheibe heran, um sich zu betrachten. Sie steckt wieder in einem weißen Papieranzug. Ihre Stirn ziert ein großer Bluterguss. Die Unterlippe ist geschwollen, ein Auge rot angelaufen. Im Spiegel sieht sie den Blick von jemandem, den sie kennt. Es ist nicht ihr eigener. Das ist dann wohl Moritz. »Schön«, sagt Mia. »Papieranzug, isolationshaft zerschlagenes Gesicht. Näher könnte ich meinem Bruder gar nicht sein.« Schnell packt Rosentreter den Spiegel weg. »Deine Proklamation hat eingeschlagen wie eine Bombe. Deshalb haben sie dich geholt. Ein Zeichen von Schwäche. Sie haben Angst.« »Wie lautet die Anklage?« »Es gibt keine Anklage, Mia. Auf dem Haftbefehl steht Suizidgefahr.« »Die haben Humor«, sagt Mia. Nichts fürchtet ein Sicherheitsapparat so sehr wie Menschen, die mit dem Leben abgeschlossen haben. Es macht sie unkontrollierbar. Selbstmordattentäter. Rosentreter räuspert sich. Er fühlt sich sichtlich unwohl in seiner Haut. Ich habe eine Klage beim höchsten Methodengericht eingereicht, sagt er und zieht an seinen Haaren. Diese Proklamation war ein Volltreffer. Aber ab jetzt sollten wir wirklich vorsichtig sein. Erzähl mir von meinen Erfolgen. Rosentreter belebt sich und holt einen Stapel Zeitungen aus der Aktentasche. Die erste hält er mit dem Titelblatt gegen die Scheibe. Hier. Zehntausende demonstrieren für die Freilassung von Mia Holl. Er legt die Zeitung beiseite. Sie stehen da draußen mit Sprechchören und Plakaten. So etwas hat das Land seit Jahrzehnten nicht gesehen. Ich wünschte wirklich, du könntest das hören. Ich kann es hören, sagt Mia. Und hier. Frau Holl lässt Pech und Schwefel regnen, nicht immer geistreich, die Kollegen von der Presse. Oder hier, Methode unter Rechtfertigungszwang. Und dann gibt es wohl eine Botschaft, die mit Recht auf Krankheit unterschrieben ist. Die Verfasser erklären sich solidarisch und drohen mit Aktionen für den Fall, dass die Methode nicht öffentlich die Verantwortung für den Tod von Moritz Holl übernimmt. Die RAK? Sag ihnen, dass sie mir gestohlen bleiben können. Mit Anschlägen auf Unschuldige habe ich nichts zu tun. Ich fürchte, das liegt nicht mehr in deiner Macht. Es gibt dich jetzt zweimal. Die eine Mia sitzt hier drin und blutet an der Lippe. Er deutet mit einem vorsichtigen Zeigefinger. Mia wischt sich über den Mund. Die andere Mia schreiben sich alle, die wollen, auf ihre Fahnen. Was sagt Kramer? Bis jetzt nicht viel. Für heute Abend ist ein Fernsehauftritt angekündigt. Er ist schwer angeschlagen. Freut mich. Er hat sich verkalkuliert. Das macht ihn umso gefährlicher. Im Gegenteil. Es schwächt ihn. Wirklich, Mia, ich bitte dich dringend, nicht mit ihm zu sprechen. Ich bekomme sonst nicht viel Besuch. Ich hol dich hier raus. Rosentreter zwinkert, weil seine Augen in letzter Zeit zur Trockenheit neigen. Es wird nicht lang dauern. Ich hab keine Angst, sagt Mia. Wenn du mich nicht rausholst, machen es die anderen. Er ist ein schlechter Schauspieler. Er weiß auch, dass sie weiß, dass er das weiß und so fort bis in alle Ewigkeit. Rosentreter fühlt sich durchschaut, schon bevor er den Besucherraum betritt. Seit Moritz' Unschuld bewiesen ist, hat Mia einen merkwürdigen Blick. Er scheint durch alles hindurchzugehen, als bestünde die ganze Welt aus Glas. Es ist ein Blick, der wehtut und dem man sich ungern aussetzt. Besonders dann nicht, wenn man schlechte Nachrichten zu überbringen hat. Und Rosentreters Kopf, seine Hände, seine Hemd- und Hosentaschen quellen nur so über von schlechten Neuigkeiten. Sie schaut ihm entgegen und wartet reglos, bis er vor der Plexiglasscheibe Platz genommen hat. Ihr Gesicht ist eingefallen und Rosentreter fragt sich nicht zum ersten Mal, ob man ihr zu wenig zu essen gibt. Wenn er ehrlich ist, will er es gar nicht wissen. Am liebsten würde er die ganze Sache beenden. Seit seinem großen juristischen Triumph im Fall Holl laufen die Dinge in eine falsche Richtung. Das ist Mias Schuld. Sie hat sich geweigert, seinen Rat zu befolgen und stattdessen auf ihrer radikalen Stellungnahme bestanden. Ihre seltsame Bereitschaft, einem Raubtier wie Kramer Tür und Tor zu öffnen. In Rosentreters Augen ist das Obsession, Masochismus, um nicht zu sagen Geistesgestörtheit. Natürlich war er es, der die Ereignisse in Gang gebracht und zu einem grandiosen Erfolg geführt hat. Dann aber hat Mia ihm die Zügel aus der Hand genommen, um ihren eigenen verworrenen Plänen zu folgen. Das höchste Methodengericht hat deine, also unsere Klage abgewiesen. Er räuspert sich wegen mangelnder Aussicht auf Erfolg. Dann bleibe ich hier drin? So sieht es wohl aus. Der Härtefallantrag wurde endgültig abgewiesen. Man setzt das Verfahren gegen dich fort. Das überrascht uns nicht wirklich, oder? Nein. Hast du Zeitungen dabei? Lies mir vor. Wirklich? Unbedingt. Rosentreter holt einen kleinen Stapel Tagespresse hervor. Er hat sich bemüht, nur die harmlosesten Artikel mitzubringen. Neue Erkenntnisse im Fall Holl, liest er. Botulinumfund wirft neues Licht. Botulinum, fragt Mia. Du wolltest doch, dass ich dir vorlese, oder nicht? Klar. Was ist denn bloß los? Vielleicht erzähle ich es dir lieber selbst. Rosentreter legt die Zeitungen beiseite und zieht ein Taschentuch hervor, um seine Handflächen zu trocknen. In deiner Wohnung wurden Bakterienkulturen gefunden, in Nahrungsmitteltuben. In meiner Wohnung? Mia denkt kurz nach, dann fällt ein Schatten über ihr Gesicht. Meine Güte, dafür brauchte Kramer die Dinger. Außen auf den Tuben waren deine Fingerabdrücke und innen 50 Gramm Botulinum. Das wäre genug, um das halbe Land zu vernichten, sagt Mia. In deinem Labor hat jemand ausgesagt, du hättest mit Botulinum gearbeitet. Das ist 10 Jahre her. Es ging um die Entwicklung eines neuen Medikaments. Spielt keine Rolle, Mia. Der Methodenschutz hat einen gesamten Datenapparat gescannt. Gespeicherte Telefonanrufe, Abhörergebnisse aus deiner Wohnung, elektronische Korrespondenz. Und? Auf deinem Rechner waren Dateien mit Plänen der Trinkwasserversorgung. Ich habe auch Pläne der Stromversorgung und der Kanalisation. Eine Vergiftung mit Botulinum wäre eine Katastrophe. Du weißt, dass das Unsinn ist. Ja. Was werden wir tun? Ich habe sofort Beschwerde gegen die Hausdurchsuchung eingelegt. Aber sie haben aufgepasst. Alles perfekt. Begründung des Staatsanwalts, richterliche Anordnung. Der Fund wurde von neutralen Zeugen bestätigt. Es ist schwierig, dem Methodenschutz Fehler nachzuweisen, um nicht zu sagen, unmöglich. Langsam nickt Mia vor sich hin. Schließlich legt sie den Kopf schief, als würde sie auf etwas lauschen. Sie rufen nicht mehr da draußen? Nein, sagt Rosentreter bedauernd. Da draußen steht niemand mehr. Ich werde eine Gegendarstellung veröffentlichen. Mias Blick wandert aufgescheucht zwischen Kramers Augen hin und her. Ich werde alles richtigstellen. Botulinum in Tuben, dass ich nicht lache. Wussten Sie, dass sich Bakterienkulturen in luftleeren Behältnissen nicht vermehren können? Wir werden ein paar naturwissenschaftliche Details Ihres Plans korrigieren. Sie sind einmal wieder als Sprachrohr gefragt. Nehmen Sie Papier und Stift. Das ist kein guter Moment für eine weitere Proklamation. Die Dinge laufen vortrefflich. Wir beide werden uns eine Weile ganz ruhig verhalten, während die Hobbyrevolutionäre nach Hause gehen und sich zu schämen beginnen. Sie können gerne ruhig sein, wenn Sie wollen, ich nicht. Ich will zu meinen Leuten sprechen. Tut mir leid, Mia. Kramer beginnt wie ein Vortragender vor Mia auf und ab zu spazieren. Wir sprachen neulich über Geständnisse und ihre Rolle im Strafverfahren. Wenn das Geständnis fehlt, bedarf es einer perfekten Kette aus Beweisen, Zeugenaussagen, Fingerabdrücke, Tonbandaufnahmen und dergleichen mehr. Die subjektive Wahrheit des Angeklagten wird gewissermaßen durch eine möglichst objektive ersetzt. DNA-Tests sind sehr beliebt, flüstert Mia, was Kramer ignoriert. In ihrem Fall scheint die Beweiskette lückenlos vorzuliegen. Trotzdem ist die Methode sehr an einem Geständnis interessiert. Man bietet ihnen umfangreiche Privilegien an. Privilegien? Verständnislos hebt Mia den Kopf. Sie muss Kramer nur eine Weile in die Augen schauen, dann weiß sie, was die Verhandlungsmasse beinhaltet. Ein Staat, der sich auf die Methode, also auf eine absolute Wertschätzung des menschlichen Lebens stützt, kann keine Todesstrafe verhängen. Stattdessen gibt es die Verurteilung zum Scheintod und damit verbunden die Chance, irgendwann in der Zukunft unter veränderten politischen Bedingungen rehabilitiert zu werden. Eine weise Lösung und trotzdem für die Betroffenen nicht angenehm. Wie Moritz zu sagen pflegte, wer stirbt, entwischt. Wer eingefroren wird, gehört endgültig dem System als Jagdtrophäe. Ihr geht tatsächlich bis zum Äußersten, unterbricht Mia die Stille, und ich weiß nicht einmal, was man mir vorwirft. Doch, das wissen Sie. Früher hätte man gesagt, Hochverrat. Und heute? Der Methodenschutz hat sich für Sie eingesetzt, Mia. Auf dringendes Anraten der Experten haben sich Staatsanwalt Bell und Richter Hutschneider bereit erklärt, im Falle eines Geständnisses auf mildernde Umstände zu erkennen. Gefängnisstrafe statt Einfrieren, vielleicht erleichterte Haftbedingungen nach ein paar Jahren. Sie sind noch jung. Sie wollen tatsächlich, dass ich Ihren Botulinum-Unsinn gestehe? Dass ich behaupte, der Tod meines Bruders sei die Inszenierung einer fiktiven Widerstandsgruppe gewesen? Sind Sie übergeschnappt, Heinrich Kramer? Ich finde, Sie sollten in Ruhe darüber nachdenken. Keine Sekunde. Ihr habt mir alles genommen, was wichtig war. Meinen Bruder, meine Wohnung, meine Arbeit, meinen Glauben an so etwas wie Gerechtigkeit, falls ich den jemals hatte. Wissen Sie, was am Ende übrig bleibt? Kommt jetzt wieder ein Anachronismus aus dem 20. Jahrhundert? Fragt Kramer. Die Seele bleibt übrig, sagt Mia. Der Geist, die Würde. Wenn ihr Spaß daran habt, mich einzufrieren, dann tut es. Sie sind alle da. Von Mias verschwommenem Blick hat der Saal kein Ende. Die Menge der Zuschauer reicht bis zu allen Horizonten. Unter den schwarzen Puppen sucht sie vergeblich jene mit dem blonden Pferdeschwanz. Vom Aufruhr im großen Verhandlungssaal ist Mia so sehr in Anspruch genommen, dass sie den Händen, die soeben noch von außen die Stäbe ihres Käfigs umklammerten, und der Stimme, die immer wieder um Verzeihung bat, kaum Beachtung schenkte. Stimme und Hände gehörten ohne Zweifel Rosentreter, der wieder aus Mias Blickfeld verschwunden ist. Vielleicht hat man ihn weggezerrt. Mia findet es nicht unangenehm, in einen Käfig gesperrt zu sein. Auf diese Weise kann sie das Spektakel wie aus einer Theaterloge verfolgen. Störend ist nur das Zischen der Zerstäuber, die in den Ecken des Käfigs angebracht sind und Mia alle paar Sekunden mit Desinfektionsmittel besprühen. »Die Verhandlung ist eröffnet«, sagt Hutschneider. »Die Methode gegen Mia Holl.« Eine der schwarzen Puppen erhebt sich und wendet Mia das Gesicht zu. Das ist Staatsanwalt Bell. Während er sich daran macht, eine schier endlose Liste von Straftatbeständen zu verlesen, glaubt Mia langsam zu begreifen, was hier vor sich geht. »Führung einer terroristischen Vereinigung«, sagt Bell. »Beihilfe zum Mord an Sibylle Meiler. Volksverhetzung. Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.« Alle Protagonisten erhalten die Gelegenheit zu einem letzten Auftritt, wie Schauspieler, die während des Schlussapplauses einzeln vor den Vorhang treten. Mia findet das angemessen. Eine schöne Idee. Methodenfeindliche Sabotage, Verunglimpfung der Methode und ihrer Symbole. Herstellen und aufrechterhalten friedensgefährdender Beziehungen. Angriff gegen Organe und Vertreter der Methode. Öffentliche Aufforderung zu Straftaten. Störung des öffentlichen Friedens. Mia hebt die Hände wie zum Gebet. Planung eines Attentats auf die Trinkwasserversorgung, Hochverrat, Vorbereitung eines terroristischen Krieges. Die Staatsanwaltschaft beantragt die Verhängung der Höchststrafe, Einfrieren der Angeklagten auf unbestimmte Zeit. Als Bell geendet hat, ist Mia die Einzige, die Beifall klatscht. Im Publikum springt ein Zuschauer auf. Lügenprozess, ruft er. Vernichtungskampagne, Hexenjagd. Seine Sitznachbarn versuchen, den Mann auf seinen Stuhl zurückzuziehen. Einige Stimmen pflichten ihm murmelnd bei, die meisten schreien ihn nieder. Richter Hutschneider benutzt seinen Hammer. »Ruhe«, schreit er, »Wiederherstellung der Ordnung!« Zwei Sicherheitswächter sind herbeigeeilt, haben den Störenfried an den Armen gefasst und führen ihn aus dem Saal. Vorn erhebt sich die nächste schwarze Puppe, in der Mia Rosentreter erkennt. Hohes Gericht, aufgrund der erdrückenden Beweislage verzichtet die Verteidigung auf einen Gegenantrag. Der Saal antwortet mit einem Raunen. Rosentreter hat diesmal nicht sein übliches Aktenpaket mitgebracht. Er glättet ein einzelnes Blatt und liest davon ab wie ein Schüler, der vor versammelter Klasse ein Gedicht vortragen soll. Niemand muss sich durch die Verteidigung eines Gefährders zum Methodenfeind machen. Dem Gefährder bleibt die Möglichkeit, sich selbst zu verteidigen. Es lebe die Methode. Santé. Für seinen miserabel vorbereiteten Text buht Mia ihn aus, während er sich wieder hinsetzt. »Die Verteidigung beruft sich auf den Selbstschutz von Justizorganen im Strafprozess«, sagt Richter Hutschneider laut. »Das Gericht nimmt dies zu Protokoll. Wir beginnen mit der Beweisaufnahme. Heinrich Kramer, bitte in den Zeugenstand.« Als nächstes steht keine schwarze Puppe auf, sondern jene schlanke, hochgewachsene Gestalt mit stolzem Profil und nachtschwarzen Augen, die seit Tagen, seit Wochen, ach, vielleicht schon immer die Rolle des einzigen echten Menschen in Mias Leben spielt. »Ich schwöre bei der Methode, dass ich nur die Wahrheit äußere und so weiter«, sagt Kramer kaum, dass er sitzt. »Dieses Land hat Jahrzehnte gebraucht, um ein System aufzubauen, das jedem von uns ein langes und glückliches Leben garantiert. Die Feinde des Glücks sind vielzählig und schwer zu fassen, aber der Kampf geht weiter. Wir werden unsere Werte zu verteidigen wissen. Automatisch beginnt das Publikum zu applaudieren. Kramer nickt beschwichtigend und legt einen Finger an die Lippen. Bell versucht, sich mit lauter Stimme wieder in den Mittelpunkt des Geschehens zu rücken. Herr Kramer, die Staatsanwaltschaft fordert Sie auf, uns Ihre Einschätzung des Sachverhalts. Niemand kennt die Angeklagte so gut wie ich, unterbricht Kramer. Das stimmt, sagt Mia zärtlich. Frau Holl ist intelligent, aufgeklärt und selbstbewusst. Eine starke Persönlichkeit. Danke, Heinrich, sagt Mia. Eine Überzeugungstäterin. Früher treue Anhängerin der Methode, heute eine hochgefährliche Fanatikerin. Sie ist bereit, für ihre Ideen in den Tod zu gehen. Indem wir die Höchststrafe über sie verhängen, entsprechen wir ihrem eigenen Willen. Wir respektieren sie als freien Menschen. Die Strafe ehrt den Verbrecher. Vielleicht ist es der friedlichste Moment seit Wochen. Vielleicht sogar seit Monaten. Die Liege ist bequem, der Raum sauber, die Luft klimatisiert. Man hat Mia gewaschen, massiert und gefüttert. Man hat sie in einen Neoprenanzug gesteckt, der die Haut vor Frostschäden schützen wird. Sie wurde hereingetragen und auf ein Gerät gelegt, das mit seinen gläsernen Platten und Röhren harmlos aussieht wie eine aufgeklappte Sonnenbank. Auch Hutschneider und Kramer wirken nicht mehr bedrohlich, schon gar nicht überlebensgroß. Kramer kühlt Mias Stirn mit einem feuchten Tuch, sorgt dafür, dass sie bequem liegt und reicht ihr die Tasse für einen Schluck heißes Wasser. Mia ist müde. Kaltstellen. Ein schönes Wort. Ich dokumentiere, sagt Hutschneider. Die Verurteilte wurde auf die Vollstreckung vorbereitet und nach Paragraph 234 Gesundheitsordnung über alle medizinischen Details belehrt. Anwesend sind der Vorsitzende Richter Hutschneider und Heinrich Kramer als Vertrauensperson. Die Angeklagte wird nach ihrem letzten Wunsch befragt. Frau Holl, wie lautet Ihr letzter Wunsch? Ich möchte eine Zigarette. Kramer freut sich. Fast hätte er in die Hände geklatscht. Sehen Sie, ruft er, ich wusste es. Er fördert ein silbernes Zigarettenetui zutage und bietet Mia mit galanter Geste davon an. Aber Sie können doch nicht, beginnt der Richter. Sie sind ein Schlappschwanz, Hutschneider, erwidert Kramer vergnügt und gibt Feuer. Mia nimmt einen tiefen Zug. Die Verurteilte, Hutschneider kritzelt in seinem Protokoll. Ich kann das doch nicht so, er schaut auf. Also, die Verurteilte verzichtet auf ihren letzten Wunsch. Das schreibt Hutschneider nieder. Dann gibt er jenem Unsichtbaren ein Zeichen, der hinter einer verspiegelten Glasscheibe die Technik bedient. Der Deckel der Apparatur fährt langsam herunter. Mia nimmt noch einen Zug und reicht Kramer die Zigarette. Also gehe ich ins Exil, sagt sie leise. Der Deckel klappt zu. Von Mia sieht man nicht viel mehr als ihre Füße. Zischend dringt kalter Nebel aus den Ritzen der Apparatur. Kramer und Hutschneider ziehen sich zurück, um den Vorgang aus gebührendem Abstand zu überwachen. Es wäre ein guter Augenblick für das Ende. Ein guter letzter Satz. Dazu der seit Wochen oder Monaten friedlichste Moment. Aber die Tür fliegt auf und Bell eilt aufgeregt und mit keuchendem Atem herein. In Händen hält er ein Dokument, das zu einer Rolle gedreht und auf altmodische Weise versiegelt ist. »Ich muss«, schnauft er, »den Vorgang unterbrechen.« »Halt«, schreit Hutschneider. Sofort hört das Zischen auf, der Kältenebel beginnt sich aufzulösen. »Der Methode sei Dank«, sagt Bell. »Das war buchstäblich in letzter Sekunde.« »Was ist los?« Hutschneider ist so nervös, dass er Bell um ein Haar das Dokument aus der Hand gerissen hätte. Während der Staatsanwalt das Siegel bricht, lehnt Kramer in vertrauter Pose mit überkreuzten Armen und zufriedenem Lächeln an der Wand. »Der Präsident des Methodenrats«, liest Bell, »entschließt sich auf Antrag der Verteidigung und nach Wunsch von höchster Stelle zu einer Begnadigung der Verurteilten.« Der Deckel löst sich aus seiner Verankerung. »Wie schön«, sagt Kramer zu Mia. »Sie sind gerettet.« Mühsam richtet sich die Verurteilte auf. »Was? fragt sie tonlos. Als Kramer ihre fassungslose Miene sieht, bricht er ein herzliches Gelächter aus. Er lacht so sehr, dass er kaum Luft bekommt. »Hören Sie«, sagt ein aufgeregter Hutschneider, »ich verstehe nicht, was...« Kramer kann nicht anders, als mit dem Finger auf Mia zu zeigen. »Schauen Sie sich die Verurteilte an«, stößt er hervor, als er widersprechen kann. »Dieser entgeisterte Blick!« »Sie hat ernsthaft geglaubt, die Methode würde sie zur Märtyrerin machen!« Dabei schenken nur unfähige Machthaber dem nervösen Volk eine Kultfigur. Jesus von Nazareth, Jeanne d'Arc. Der Tod verleiht dem Einzelnen Unsterblichkeit und stärkt die Kräfte des Widerstands. Das wird Ihnen nicht passieren, Frau Holl. Stehen Sie auf, ziehen Sie sich an, gehen Sie nach Hause. Sie sind... Noch einmal kehrt der Lachanfall zurück. Frei! Nein, flüstert Mia. Langsam begreifend verzieht Bell das Gesicht zu einem breiten Grinsen. Das reicht jetzt. Hutschneider schaut Kramer wütend an, der sich die Lachtränen aus den Augen wischt und seine Fassung zurückgewinnt. Nein, schreit Mia, das könnt ihr nicht machen. Ihr müsst mich hier behalten, ihr schuldet mir das. Psychologische Betreuung, sagt Bell zu Hutschneider. Bestellen eine Aufsichtsperson, Unterbringung in einer Resozialisierungsanstalt, medizinische Überwachung, Alltagstraining. Ich kümmere mich darum, sagt Hutschneider. Vertrauensbildende Maßnahmen, politische Bildung, Methodenlehre. Immer weiterredend verlassen die beiden Herren den Raum. Auch Kramer hat die Hand auf der Klinke. Er wirft mir sein Zigarettenetui und das Feuerzeug zu. Leben Sie wohl, Frau Holl, sagt er. Mia bleibt allein zurück. Sie schüttelt mit dem Kopf. Denn erst jetzt ist wirklich alles zu Ende. Sie hörten heute im Urclip Auszüge aus Corpus Delicti, ein Prozess von Juli C. Gelesen von Helene Grass. Der Roman ist im Verlag Schöffling & Co. erschienen. Das Hörbuch im Audioverlag.